Volkszorn! Es war Talan von den Ziehvögeln, mit fremden Liedern, die aus Boxen dröhnen. Höre Lieder und es sind uns Verstand, doch wir spielen für das deutsche Vaterland. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Ja, Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Ist ein Affen scheiße und schlag etwas der Mist. Ja, wir wissen, dass die deutsche Musik die beste ist. Ist ein Affen scheiße und schlag etwas der Mist. Ja, wir wissen, dass die deutsche Musik die beste ist. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Ja, Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Das Vaterland von den Ziegenhöhnen, mit fremden Liedern, die auf Boxen dröhnen. Höre Lieder ohne Sinn und Verstand, doch wir spielen für das deutsche Vaterland. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Ja, Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik. Volkszorn, Volkszorn, Volkszorn, deutsche Musik.